So stehe dann bei Christi Blutgefährten fahle, o Seele, fest, und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt, ja, dass sein Sieg auch dir den Weg zu deiner Krone bahne. Tritt froh,